Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung stellten am 4. Juli die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft und das britische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes, ins Internet. Auf Homepages waren Fotos von Genossen Kim Jong-un zu sehen.